Und da sind wir wieder, Hannover Tag und Nacht auf Leineherz 106.5. Nein, diesmal zu hören im Podcast-Format hier im Apple iStore, iPad Store, wie auch immer ihr das nennt. Wir werden demnächst ab der nächsten Sendung, der 22., welche am 12.05. um 19 Uhr auf Radio Leineherz 106.5 ausgestrahlt wird, diese Sendung dann auch hier als Podcast anbieten. Deshalb ist das quasi die Beta-Folge 000. Ich grüße an dieser Stelle Runkelchen, der noch von gar nichts weiß, und alle anderen, die uns hier hören. Viel Spaß demnächst mit Hannover Tag und Nacht, der Radioshow auf Leineherz 106.5, bald hier im Podcast-Format im Apple Store, iPad Store oder wie man es auch immer nennt. Viel Spaß mit uns. Radio Leineherz 106.5.